Operation Balsam von Patricia Highsmith. Musik Peter Zwetkow. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. Die Zentrale der Nuclear Control Commission, NCC, der atomaren Kontrollbehörde der USA, war in einem ehemaligen Schulgebäude in West Virginia untergebracht. Ja, bitte? Washington, Sir, auf der Direktleitung. Danke. Hallo, Benny. Hallo, Matt. Sie kennen doch das Säuberungskommando auf Three Mile Island. Die vier, die da reingegangen sind? Genau die. Aber es sind ein paar mehr als vier. Mit denen aus dem Kontrollraum etwa 30, auch Frauen drunter. Sie haben beschlossen, einen Betriebsausflug nach Kalifornien zu machen. Betriebsausflug nach Kalifornien? Ja, mit Pauken und Trompeten. Ach du meine Güte. Ich wollte Sie nur vorwarnen, denn dabei kann die NCC auch ein bisschen unter Beschuss geraten. Es kommt gleich in den 6 Uhr Nachrichten. Ich wollte nur nicht, dass Sie einen Schock bekommen. Sehr freundlich. Sie haben alle angeblich einen in der Krone. Vielleicht auch Drogen, wer weiß. Ich muss auflegen, Benny. Okay. Für Benjamin M. Jackson, den Chef der NCC, wurde das Dasein immer mehr zur Daumenschraube. Three Mile Island war eine Katastrophe gewesen. Es hatte den Amerikanern und der Welt bewusst gemacht, dass Kernkraftwerke eben doch kaputt gehen konnten. Aber nicht nur das, sondern auch, dass staatliche Kontrollorgane wie die NCC das Volk belogen. Benny Jackson war 36 Jahre alt. Er bekam trotz seines schlanken Körperbaus langsam einen Bauch. Er hatte ein Diplom der Cornell University als Bauingenieur, war verheiratet und hatte 2 Kinder. Er hatte seine Stelle bei einem Öko-Institut in New Jersey aufgegeben, als er vor 2 Jahren nach einer großen Umbesetzung in der Chefetage zum Präsidenten der NCC ernannt wurde. Sheila? Ja, bitte? Ich möchte die Three Mile Island Akten mit nach Hause nehmen. Und dann verbinden Sie mich bitte mit Mr. Ferguson. Seit einem Jahr hatte Benny ein Magengeschwür, gegen das er wenig tat. Denn auf seinen wohlverdienten Scotch nach Feierabend, wenn er je Feierabend hatte, konnte und wollte er nicht verzichten. Ebenso wenig konnte er aber auch die Angst um seinen Job vergessen, der einfach zu gut bezahlt war, als dass er ihn gern aufs Spiel gesetzt hätte. Zum Beispiel, indem er Washington zu oft darauf hinwies, dass es nun einmal nicht genug Orte gab, an denen seine Dienststelle die Ablagerung des gottverdammten radioaktiven Abfalls genehmigen konnte. Die Meere kamen nicht in Frage, denn auslaufende Schiffe wurden zu scharf kontrolliert, damit nur ja keine heikle Fracht nach Russland ging. In den Wäldern wimmelte es von staatlichen Aufsehern. Ein Mann von der Umweltschutzbehörde EWA hätte Benny ja gerne eine Ablagerung im Oregon State Park erlaubt, aber er konnte ihm keine Durchfahrt an bestimmten Kontrollpunkten garantieren, obwohl Benny dafür zu sorgen versprach, dass das Zeug ordentlich vergraben wurde. Leider wurden die Mengen immer größer. Allein aus dem schwer ramponierten Block 2 auf Three Mile Island waren mehr als 100 Tonnen Schrott von extremer Radioaktivität geborgen worden. Die Aufräumtechniker arbeiteten in doppelten Strahlenschutzanzügen. Trotzdem gab es immer wieder Unfälle. Die meisten beim Ausziehen der stets stark verstrahlten Schutzkleidung. Jeder von ihnen hatte nun schon um die 3000 Millirem abbekommen. Und die für Menschen gerade noch verträgliche Dosis lag bei 5000 Millirem pro Jahr. Eine amtlich festgelegte Zahl. Das hieß, dass die teuer ausgebildeten Aufräumspezialisten die Arbeiten sowieso nicht zu Ende führen konnten. Ja, bitte? Mr. Ferguson ist schon nach Hause gegangen. Soll ich es dort versuchen? Ja, ausnahmsweise. Douglas Ferguson war Bennys Stellvertreter im Direktorium der NCC. Benny schätzte seinen praktischen Verstand. Außerdem war Doug ein vorbildlicher Familienvater. Gehst du mal an, Jenny! Ja, bitte? Nein. Hallo, Jennifer. Benny hier. Hi, Benny. Du bist sicher Doug. Der wird gerade von seinen Söhnen für den Marterpfahl präpariert. Du meinst, der kann jetzt nicht... Natürlich kann er. Doug! Ja? Doug, es ist Benny! Ja, ich komm. Jetzt lass mich mal einen Augenblick los. Einen Augenblick still, bitte, ja? Ich geb dir den Hörer. Benny? Entschuldige, Doug, aber wir bekommen Ärger. Ja? Schalt mal den Fernseher ein, die 6 Uhr Nachrichten. Wir reden morgen drüber. Ja, okay, Benny. Okay, bis morgen, ja? Nein, jetzt lasst mich mal los. Ich muss mir die Nachrichten ansehen. Das ist gut. Müde Aufräumarbeiter aus Harrisburg haben heute einen wohlverdienten Urlaubstag eingelegt und sind erster Klasse von Philadelphia nach San Francisco geflogen. Darf ich fragen, wie Sie heißen? George O'Brien. Sie? Joe Olsen. Sie sehen alle so glücklich aus wie in der guten alten Zeit die Frontkämpferlegion beim Ausflug nach Atlantic City. Hören Sie mal, genießen und vergessen, das ist unsere Devise. Genießen ist klar, aber was wollen Sie vergessen? Three Mile Island, schon mal gehört? Wer hat das nicht schon mal gehört? Naja, wir arbeiten da. Ja, und wir wollen noch einen drauf machen, bevor uns die Haare ausfallen. Und uns vor Übelkeit das Essen nicht mehr schmeckt. Die NCC hat bestimmt nichts dagegen. Na dann weiter, viel Spaß. Was die 30 Frauen und Männer sonst noch über ihren Betriebsausflug sagten, war in keiner Sendung zu hören, noch wurde es in der New York Times oder der Washington Post abgedruckt. Dafür konnte man es am nächsten Tag in Village Voice und Rolling Stone lesen. Wochen und Monate lang hatten sie Radioaktivität an Kleidern, Haaren und Haut mit nach Hause geschleppt. Alles für höheren Lohn und Gefahrenzulage. Nun glaubten sie, dass ihre Wohnungen und ihre Familien auch kontaminiert seien. Sie selbst hätten wohl noch ein paar Jahre zu leben. Aber wer weiß, wie lange noch. Und wie es weitergehe. Das hätten alle gern gewusst. Auch die Chefs der NCC. Für Benny Jackson stand als erstes das Gespräch mit seinem Vize Doug Ferguson auf der Tagesordnung. Zuvor hatte er einen Brief für Washington diktiert. Er enthielt alle günstigen Fakten über die Aufräumarbeiten auf Three Mile Island, die er nur hatte finden können. So auch den Hinweis, dass es mit dem Programm zur Strahlenreduzierung gelungen sei, die Radioaktivität im Reaktorgebäude von 350 auf gegenwärtig 200 REM zu verringern. Schon beim Diktieren fragte Benny sich allerdings, wie man wohl die Strahlung verringern konnte, ohne sie einfach in die Umgebung entweichen zu lassen. Er bat Doug, den Brief zu lesen. Das klingt doch nicht schlecht, oder? An den Tatsachen kannst du nichts ändern. Three Mile Island ist ein Billigbau. Aber was Sie an den Baukosten gespart haben, das kommt jetzt doppelt und dreifach an Aufräum- und Bergungskosten auf Sie zu. Und zig Tonnen von radioaktivem Müll. Weißt du, was mir kürzlich ein Banker gesagt hat? Harrisburg habe ihm gezeigt, wie man innerhalb von 15 Minuten 750 Millionen Investitionskapital in 1,5 Milliarden Schulden verwandeln kann. Hoffentlich hat er begriffen, was dabei so teuer ist. Ich habe ihm erklärt, dass es eben nicht so billig ist, wenn man tonnenweise verstrahlten Schrott in schuhkartongroße Container verpackt und nach Idaho transportiert. Was, hat er gesagt? Schuhkarton groß? Und wieso nach Idaho? Na, du kennst ja diese Fragen. Und er war völlig platt, als er hörte, dass die Jungs im National Engineering Laboratory da oben in Idaho alle Hände voll damit zu tun haben, dass ihnen das Zeug nicht wieder um die Ohren fliegt. Na und? Er hat gelacht. Ich frag mich, was daran komisch ist. Ich auch. Ich habe heute Nacht im Traum jeden einzelnen der 130 Mitarbeiter der NCC dazu verdonnert, je einen Zentner Atommüll mit nach Hause zu nehmen und in die Toilette zu kippen. Du bist der Chef, Benny. Aber ich glaube nicht, dass wir unser Problem auf diese Weise lösen können. Was gibt's Neues in Harrisburg? Die Ausflügler sind alle gefeuert worden. Die, die im Reaktor gearbeitet haben, die hätten sowieso aufhören müssen. Ja, Sheila, was gibt's? Dr. McWorthy will zu Ihnen. Ich möchte wenigstens 5 Minuten in Ruhe mit Doug reden. Ich tue, was ich kann. Danke, Sheila. Gary McWorthy, Kraftwerksinspektor bei NCC, war promovierter Physiker. Er lebte zurückgezogen und liebte es, in seinem Garten zu arbeiten, in seiner Garage herumzutüfteln und den Nachbarn den Videorekorder zu reparieren. Er war ein guter Kraftwerksinspektor. Auch wenn er es in Bennys Augen ein bisschen zu genau nahm. Gary hasste nichts mehr als Lügen und Ausflüchte. Vor allem auf dem Gebiet der Reaktorsicherheit kannte er kein Pardon. Gary. Das kannst du mit mir nicht machen. Was ist denn passiert? Meine Ermittlungen in Sacramento haben ergeben, dass die Nachtschicht dort die Alarmverfahren absolut nicht beherrscht und infolgedessen sofort ausgewechselt werden muss. Was machst du daraus? Hier. Eine schlecht ausgebildete Nachtschicht. So steht das hier in deinem Bericht. Von Auswechseln keine Rede. und die Mängel an der Kühlanlage in Wilkes Barre kommen überhaupt nicht mehr vor. Deshalb wäre Three Mile Island fast in die Luft geflogen. Mensch, Gary, das war vor 10 Jahren. Entschuldige, Doug, aber das mit Wilkes Barre ist wirklich ein starkes Stück. Jetzt setz dich erstmal, Gary. Nein, komm. Schimpfen kann man besser im Stehen. Hast du noch mehr auf Lager? Noch eine ganze Menge. Weißt du, Gary, wir haben hier auch ein paar Probleme. Eure Probleme werden immer dieselben bleiben. Und warum? Weil ihr nicht rigoros genug seid. Und ständig diese Geheimniskrämerei. Du weißt genau, Gary, dass man der Öffentlichkeit nicht alles auf die Nase binden kann. Three Mile Island. Three Mile Island ist ein gutes Beispiel. Erst habt ihr den Leuten gesagt, kein Grund zur Aufregung, keine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen in der Umgebung. Es ist alles unter Kontrolle. Und jetzt, 10 Jahre später, ist immer noch nichts unter Kontrolle. Hast du gestern... Ja, ich hab's gesehen. Die öffentliche Meinung über Kernkraftwerke und der Respekt vor ihrer Zuverlässigkeit sind wieder mal auf einem Tiefpunkt. Das einzig Gute daran ist, dass man unter diesen Umständen keine neuen Kraftwerke mehr bauen kann. Das ist doch nicht unser Problem. Unser Problem ist, wohin mit den alten Kraftwerken? Wohin mit dem radioaktiven Müll? Und dieses Problem wird täglich größer. In dieser Situation hatte irgendein genialer Kopf in Washington, dessen Name Benny nie erfuhr, einen Einfall. Die Regierung sollte einer bestimmten Universität im erdbebensicheren Mittelwesten ein Sportstadion mit Laufbahn, Tribüne und Dach spendieren. Dann könnte man unter diesem Stadion, noch unter der Tiefgarage sogar, in riesigen Betonkammern radioaktiven Müll in Bleibehältern einlagern und vergessen. Matt Schwarz, Bennys Kontaktmann in Washington, ließ keinen Zweifel daran, dass vorerst nicht einmal seine engsten Mitarbeiter davon erfahren durften. Kein Wort darüber, hörst du? Und Doug Ferguson? Auch nicht zu Doug Ferguson. Und vor allem keine Andeutungen im privaten Kreis. Aber irgendjemand muss dieses Riesending doch planen und bauen. Den Auftrag bekommt die Royal Build Construction Company in Minnesota. Auf die können wir uns in puncto Geheimhaltung absolut verlassen. Und die Bauzeit? Das wird doch Jahre dauern. Das Projekt wird ohne Rücksicht auf die Kosten durchgepeitscht. Royal Build wird die Kellergeschosse mit Vorrang fertigstellen. Laut Plan können dann die ersten Transporter schon in wenigen Monaten da reinfahren. Wie wollen die das machen? Royal Build wird 7 Tage die Woche rund um die Uhr durcharbeiten. Benny Jacksons Magengeschwür wurde zusehends besser. Und er konnte es nicht fassen, als er die ersten Zeitungsberichte über das geplante Stadion las. Die Universität war von dem Geschenk aus Washington völlig überrascht worden. Als Lehrkörper und Studentenschaft hörten, wie groß und schön ihr künftiges Stadion werden sollte, schickten sie einen riesigen Blumenkranz nach Washington und schrieben auf die Schleife: Mr. President, wir danken Ihnen. Benny las es mit Tränen der Erleichterung, Belustigung und Beklemmung in den Augen. Eines Tages, als Benny Jackson es vor Neugierde nicht mehr aushielt, flog er allein und inkognito zu der Baustelle nach Minnesota. Was er sah, war wirklich erfreulich. Man hatte ein großes Oval in den Boden gesprengt, Bagger schaufelten Erde und Steine auf riesige Trucks und auf dem Baugelände schwärmten ein paar hundert Arbeiter umher wie Bienen um den Korb. Und das an einem Samstagnachmittag. Da unten! Da kommen wohl die Umkleideräume und Duschen hin, was? Ja, und die Luftschutzbunker. Atomschutzbunker, um genau zu sein. Ein tolles Projekt. Ganz großartig. Sind Sie von der Universität? Ein ehemaliger. Benny schaute nach links zum Universitätsgelände, als liebte er es noch immer. Dann hob er die Hand zum Abschied, ging zu seinem Taxi und fuhr zurück zum Flughafen. Zu Hause erwartete ihn neuer Ärger. Die Umweltschutzbehörde EWA meldete unerwartete chemische Verschmutzung in Love Canal, in der Nähe der Niagara-Fälle. Man nimmt das doch nicht so ernst, Benny, auch wenn irgendein hohes Tier den Brief unterschrieben hat. Diese Unterschrift bedeutet, dass es nicht nur chemische Abfälle sind, sondern dass Radioaktivität mit im Spiel ist. Und wir etwas unternehmen sollen. Wenn Gary recht hat, dann hat die NCC schon etwas unternommen. Ich weiß nur, dass wir im vergangenen Jahr dort waren und Luft und Wasser untersucht haben. Alles war in Ordnung. Nur das Mittagessen war miserabel, das sie uns spendiert haben. Und trotzdem hast du ihnen die Unbedenklichkeitsbescheinigung gegeben? Mensch, da in Love Canal werden alljährlich $zigtausend am Tourismus verdient. Es gibt dort Dutzende von Restaurants, Motels, Geschäften und Tankstellen. Na, Gary? Jetzt pass mal auf. Hast du was gefunden? Hier. 1980 sind in Love Canal mehrere hundert Familien evakuiert worden. Evakuiert? Warum denn, um Himmels Willen? Wegen der Abfälle, die sie dort verbuddelt haben. Was für Abfälle? Kein Strahlenmüll. Es waren chemische Abfälle, Dioxine vor allem. Immerhin musste der Notstand ausgerufen werden. Und das in einer Gegend, die vom Tourismus lebt. Ist kein Wunder, dass die jetzt Gespenster sehen, wenn es mal irgendwo stinkt. Es stinkt aber nicht, es tickt. Ja, sag mal, was habt ihr denn im vorigen Jahr da untersucht? Das Wasser natürlich. Davon leben die Leute dort. Und das war in Ordnung? Du hast doch meinen Bericht da in den Akten. Ja, ich werde ihn lesen. Benjamin Jackson wusste, was in dem Bericht stand. Er schluckte eine kleine weiße Pille gegen sein Magengeschwür und diktierte den fälligen Brief für Washington. Ist die unerwartete Kontaminierung in Love Canal, die zweifellos von den Industrieanlagen flussaufwärts stammt, auf Verstöße gegen Auflagen zurückzuführen, die NCC und EWA bei ihrem letzten Ortstermin verfügt haben. Damals war das Wasser frei von gefährlichen Verschmutzungen. Benny verschwieg, dass der Großteil der Informationen, die sie damals hatten, von den Eigentümern eines Kernkraftwerks in der Nähe stammte, dessen eigene Chemiker diese Tests vorgenommen hatten. Lügen über Lügen. Aber alle logen. Damit rechtfertigte Benny seine eigenen Lügen, die oft nur ein Verschweigen von Fakten waren. Seine einzige Sorge war, dass er vielleicht nicht genug oder nicht ganz im Sinne Washingtons log und dass irgendwann ein Musterschüler oder ein Holzkopf oder ein Speichellecke etwas aufrührte, was Benny den Kopf kosten konnte. Denn wenn es irgendwo einen Skandal oder auch nur eine Panne gab, hielt die Regierung es immer für optisch sinnvoll, den Chef der jeweiligen Behörde auszuwechseln. Das beruhigte fürs Erste die Öffentlichkeit. Ende Juni schrieb ein Direktor von Wellbuild an Benny, man komme gut voran und sei dem Zeitplan sogar voraus. Ein Teil der Kellergeschosse sei schon in Betrieb. Wenn Benny jetzt um die Zuweisung einer Deponie für radioaktiven Abfall gebeten wurde, konnte er den Antragstellern wenigstens eine Antwort geben. Schon bald, das sagen Sie immer. Was bedeutet es denn diesmal? In 2-3 Wochen. Können Sie das Zeug noch so lange da behalten? Nur 2-3 Wochen. Selbstverständlich. Kein Problem. Es war an der Zeit, die engsten Mitarbeiter einzuweihen. Benny schilderte Douglas Ferguson und Gary McVerty das Projekt in Indiana. Ein Universitätsstadion, das ist ja fabelhaft. Rühr mich nicht an, kann man also wieder anfassen. Rühr mich nicht an? Was meinst du damit? Du kennst doch diese Pflanze mit diesen explosiven Früchten. Das ist genauso wie bei der Kernenergie, die Abfall produziert, den man nicht anfassen kann. Dabei gehört Rühr mich nicht an zu den Balsaminen. Auf jeden Fall ist das Balsam für mein Magengeschwür. Wisst ihr was? Wir nennen das Projekt Operation Balsam. Nicht schlecht. Das klingt harmlos, das gefällt mir. Ich frag mich nur, wie so viel Beton so schnell trocken werden soll. Wellbuild macht das schon richtig. Die kriegen noch alle Mittel, die sie brauchen. Immerhin etwas. Das war nämlich bei Three Mile Island der Fehler, dass man da auf billig gebaut hat. Die Lagerräume für Operation Balsam müssen absolut luftdicht sein und dürfen sich keinen Millimeter senken. Und noch etwas. Operation Balsam muss natürlich unter allen Umständen geheim bleiben. Wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekäme... Also wieder so eine Katastrophe, gar nicht auszudenken. Operation Balsam wurde Ende Juni fertig. Die NCC bekam eine Einladung von Wellbild. Doug Ferguson hatte das in die Hand genommen. Ich will dir nur sagen, ich komme morgen nicht mit. Jetzt komm erst mal rein, Benny, und mach die Tür zu. Was ist denn los? Morgen wird doch das Stadion offiziell eingeweiht. Natürlich nicht. Bei der offiziellen Einweihung, da würde ich mich auch nicht gerne erwischen lassen. Das morgen, das ist ein vorgezogener Besichtigungstermin nur für die NCC. Ich möchte trotzdem nicht mitkommen. Wenn auch nur irgendein Medienheini mich da sieht. Die NCC darf auf gar keinen Fall mit dem Stadion in Verbindung gebracht werden. Ach was, Benny, du ziehst einen alten Regenmantel an und kommst mit. Wir sind doch nur 15 Leute. Morgen um 9 geht's los und vor Mitternacht sind wir schon wieder zu Hause. Die NCC-Delegation, deren Mitglieder zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet worden waren, wurde am Flughafen von Indianapolis von 4 Limousinen abgeholt, die Wellbild geschickt hatte. An den Kanten des Stadiondachs, das einer riesigen halben Eierschale ähnelte, wehten kleine Wimpel. Im strahlenden Sonnenschein schimmerte der Rasen ringsum smaragdgrün. Sieht gut aus, was? Hast du den weißen Laster gesehen? Wo? Da unten. Da, bei der Baumgruppe. Jetzt verschwindet er unter der Erde. Der Lieferanteneingang. Du meinst, die haben schon angefangen? Klar. Uniformierte, bewaffnete Wachmänner empfingen sie am Tor und winkten die 4 Limousinen durch. Sie stiegen vor einem der breiten Zuschauereingänge aus. Vor den Kassenhäuschen und Aufzügen stand einer der Bauleiter von Wellbild. Ich bin Frank Malucci. Sie möchten sicher zuerst die Kellergeschosse sehen. Ja, die vor allen Dingen. Der Aufzug fuhr abwärts. Vorbei an den Schildern Umkleideräume und Tiefgarage. Und weiter abwärts, bis er an einem betonierten Korridor hielt, dessen Decke mindestens 5 Meter hoch war. Andere, breitere Gänge führten von diesem Korridor weg. Breit genug für die großen weißen Laster, denen Pfeiler an den Wänden den Weg wiesen. Hier entlang bitte. In einem Zentralgewölbe wurden von Gabelstaplern große Bleibehälter von der Ladefläche eines weißen Transporters gehoben und auf ein Förderband gestellt. Die Container verschwanden in der Ferne, wie auf dem Flughafen die Koffer eines frisch eingecheckten Passagiers. Sie folgten Frank Malucci bis zu einer 3x3 Meter großen Stahltür. Malucci schloss eine Stahlabdeckung auf und betätigte auf einer Tastatur das Zahlenschloss. Die Tür glitt zur Seite in die Betonwand. Benny konnte die Größe des Raumes, der sich da öffnete, nicht abschätzen, da die großen quaderförmigen Bleicontainer in 2 oder 3 Schichten aufgetürmt waren und bis zur Decke reichten. Diese Kammer ist fast voll, wie Sie sehen. Ein paar Delegationsmitglieder gingen hinein. Gary McVerty schaute sich den Betonfußboden an und stampfte mit dem Fuß auf, als ob sein Fliegengewicht neben den tonnenschweren Containern etwas ausmachte oder gar die Konstruktion erschüttern könnte. Ist das ein Sicherheitstest, Gary? Man tut, was man kann. Wenn wir für die nächsten Jahre Ruhe haben wollen, muss das hier absolut dicht sein. Gary McVerty spähte zwischen den Containern hindurch und kam als letzter wieder heraus. Mr. Malucci, kann ich die Tür noch mal geschlossen sehen? Selbstverständlich, Sir. Hier ist ein bisschen Luft. Die Tür ist genutet, Sir. Sie wird luftdicht in das Stahlgehäuse versenkt. Sie gingen weiter. Nach einigen Metern entdeckte McVerty einen Riss in der Betonwand. Das wird ausgebessert, Sir. Wie groß sind denn die Kammern, Mr. Malucci? 20 mal 20 Meter. Nicht schlecht. Malucci führte die Delegation jetzt in einen quadratischen Raum mit blauem Fußboden, einer Theke mit Hockern, Kochgelegenheiten, Kühlschränken, Tischen und Stühlen, Ruhenischen und einem Zigarettenautomaten. Das ist die Kantine für die Mitarbeiter der Operation Balsam. Etwas trostlos, finde ich. Naja, wenn hier erstmal ein paar Poster hängen. Können wir noch einen Lagerraum sehen? Vielleicht einen auf der anderen Seite? Selbstverständlich. Die Delegation legte nach Bennys Schätzung einen Weg von der ungefähren Breite des Footballfeldes über ihnen zurück. Vielleicht auch mehr. Malucci blieb wieder vor einer Stahltür stehen und betätigte das Zahlenschloss. Mein Gott, der Raum hier ist ja schon voll, Mr. Malucci. Ja, Sir. Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich alles füllt. Aber schließlich rollen die Lastwagen ja Tag und Nacht. Woher kommt das alles? Oh, Sie würden staunen, Sir. Wir haben Anweisungen aus Washington, streng geheim, Lieferungen aus Texas, Kalifornien und Ohio anzunehmen. Wahrscheinlich von überall dort, wo es Schwierigkeiten gibt. Auf den Containern steht ja nicht, woher sie kommen. Hauptsache, die Papiere sind in Ordnung. Benny kochte im Stillen. Washington hatte natürlich Vorrang. Aber warum war der NCC nicht mitgeteilt worden, dass man hier schon alles vollstellte? Gary McWherty und andere waren in die Kammer getreten und musterten, soweit sie es sehen konnten, die Wände hinter den Containern. Gary? Ja? Gib mir mal deine Taschenlampe. Wozu? Ich will mir die hintere Wand da mal ansehen. Benny bildete sich ein, den Boden unter seinen Füßen zittern zu fühlen. War unter ihnen noch ein Stockwerk? Bei diesem Tempo dürften die Kammern hier bald voll sein. Oh, sie werden voll und versiegelt sein, bevor die Football-Saison beginnt. Schlimm, dachte Benny. Nun würde Washington wohl noch anderswo einer Universität ein Stadion schenken müssen. Und zwar möglichst bald. Malucci winkte sie in einen Seitengang zu einem Aufzug. Und ehe sie sich versahen, standen sie oben auf dem sonnenbeschienenen Rasen des Footballfeldes, das von einer dunkelgrauen Laufbahn umrahmt wurde. Hoch ragten die Zuschauerränge empor. Na, ist das nicht ein Anblick? Ja, das kann sich sehen lassen. Mr. Malucci erklärte die Heizungs- und Belüftungssysteme. Vor allem die Abluftschächte, die bis ganz nach unten führten. Vergaß die Erste-Hilfe-Station für Spieler und Zuschauer nicht und lud schließlich zu einem Imbiss ein, wenn die Herren Zeit hätten. Sie hatten keine. Es war schon nach 4 und die Maschine startete um 6. Der Nachmittag war vergangen wie im Fluge. Die Limousinen fuhren wieder vor, man gratulierte, dankte und verabschiedete sich. Im Flugzeug setzte Benny sich neben Gary McWherty. Na, was meinst du, Gary? Können wir zufrieden sein? Wir sehen uns das in 2-3 Wochen noch einmal an. Und dann messen wir mal selbst die Strahlung unten und an den Luftschächten. Von wegen schnell, schnell. Diese Risse. Darüber würde ich gerne mal mit Doug sprechen. Lässt du mich mal vorbei, Benny? Ja. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu können. Wir fliegen in einer Höhe von 13.000 Fuß. Unsere Reisegeschwindigkeit beträgt 500 Meilen pro Stunde. Benny, Doug ist nicht in der Maschine. Ach was? Vielleicht ist er auf der Toilette. Nein, ich habe nachgesehen. Er ist nicht da. War er beim Einchecken dabei? Oh mein Gott. Was ist los? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er mit der Taschenlampe in diese Kammer gegangen ist. Meinst du, er könnte da eingeschlossen worden sein? Oh, Herr Smith. Hast du Malucci die Tür schließen sehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Er ist noch im Stadion, Benny. Nicht so laut, Gary. Wir rufen Wellbuild an, sobald wir gelandet sind. Das können wir jetzt sofort tun, über Funk. Bis zur Landung sind es noch 1,5 Stunden. Auf keinen Fall über Funk. Möchtest du, dass jeder mithören kann, wenn wir verlangen, dass diese Sicherheitstüren geöffnet werden? Nein. Was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Oh, mir einen doppelten Scotch, bitte. Für mich auch, bitte. Okay, komm sofort. Weißt du was? Wahrscheinlich ruft Doug heute Nacht aus irgendeinem Hotel in Indianapolis an. Er ist einfach in diesem Keller auf die Toilette gegangen und hat uns verloren. Du wirst sehen. Es war schon kurz vor 10, als Benny am Flugplatz von West Virginia endlich eine freie Telefonzelle fand. Hören Sie, ich muss unbedingt mit Mr. Frank Malucci sprechen. Mr. Malucci ist gegen 17 Uhr nach Hause gegangen. Dann möchte ich seinen Stellvertreter sprechen. Jemand, der für das Kellergeschoss zuständig ist. Was für ein Kellergeschoss, Sir? Hier spricht Benjamin Jackson, Präsident der NCC. Ich habe heute mit einigen meiner Mitarbeiter das Kellergeschoss besichtigt. Wir haben nun Grund zu der Annahme, dass einer unserer Leute versehentlich dort unten eingeschlossen wurde. Ich wünsche, dass jemand nachsehen geht. Sofort. Wir bekommen hier jede Menge Anrufe von Studenten. Da brauchen wir schon nähere Angaben zu Ihrer Person, Sir, bevor wir... Ich bin der Präsident der NCC. Wir haben hier nämlich zu tun, Sir. Gute Nacht. Na, was ist? Nichts. Ach was. Doug wird heute Nacht noch anrufen und sagen, dass er mit der Frühmaschine kommt. Benny und Gary einigten sich darauf, nach Hause zu gehen und weitere Nachforschungen anzustellen. Aber eine Männerstimme nach der anderen, die Benny in der Nacht bei Wallbild erreichte, wimmelte ihn ab. Man wisse nichts von einer Besuchergruppe, die gestern Nachmittag das Stadion besichtigt habe. Nein, nicht das Stadion, sondern die Kellergeschosse. Operation Balsam. Operation was? Balsam. Nie gehört. Am besten, Sie versuchen morgen diesen Frank Malucci zu erreichen, Sir. Der kann Ihnen sicher weiterhelfen. Bist du's? Jennifer, hier ist Benny. Wo ist Doug? Er musste über Nacht in Indianapolis bleiben, um morgen mit den Leuten von der Baufirma ein paar Fragen zu klären. Warum ruft er nicht selber an, Benny? Das ist nicht seine Art. Er kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und das tut er auch immer. Er hat doch draußen alle Hände voll zu tun, Jenny. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht meldet er sich noch. Schlaf gut. Nacht, Benny. Beatrice, habe ich dich geweckt? Ich weiß nicht, ich konnte nicht schlafen. Dann habe ich dich telefonieren gehört, endlos. Ist etwas passiert? Was ist mit Doug? Er hat nicht alle Informationen, die er für morgen braucht. Und ich kann nicht feststellen, in welchem Hotel er wohnt. Komm ins Bett, Benny. Du musst hundemüde sein. Als Benny vormittags um 9:30 bei Wellbuilt anrief, erfuhr er bei der Bauleitung, dass Frank Malucci heute nicht zur Arbeit kommen werde. Wer ist jetzt für die Kellerräume zuständig? Wir haben heute nur Rumpfpersonal hier, Sir, weil heute das Stadion der Presse vorgestellt wird. Hören Sie, es ist dringend. Ich habe Grund zu der Annahme, dass einer meiner Mitarbeiter womöglich in einem der Containerräume eingeschlossen ist, seit gestern. Der Mann muss da rausgeholt werden. In welchem Raum, Sir? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo gegenüber der Zufahrt für die Lastwagen. Auf der linken Seite, wenn man den Hauptkorridor entlang geht. Wir haben hier eine Baustelle, Sir. Und jede Menge Zufahrten für Lastwagen. Es macht Ihnen doch sicher nicht so viel Mühe, einmal die Kammern zu öffnen und hineinzusehen. Es ist eine von den vollen Kammern. Tun Sie das bitte jetzt und rufen Sie zurück. Benny vergewisserte sich, dass der Mann seinen Namen und seine Nummer richtig notiert hatte. Der Mann rief nicht zurück. Und Doug Ferguson kam weder mit der Frühmaschine noch mit der Mittagsmaschine. Ab 2 Uhr nachmittags meldete sich bei Wellbuilt niemand mehr. Benny dachte daran, dass im Kellergeschoss wegen der Journalisten heute keine Menschenseele mehr war. Bis auf Doug, der in einem Containerraum ungehört um Hilfe rief. Am Abend, als alle anderen schon gegangen waren, versuchten er und Gary McVerty die Privatnummer von Frank Malucci herauszubekommen. Vielleicht wohnte er zur Miete für die Dauer der Bauarbeiten. Und er stand deswegen nicht im Telefonbuch. Er muss doch Telefon haben. Frank Malucci ist weder in Indianapolis noch in einer der umliegenden Städte verzeichnet. Ob das überhaupt sein richtiger Name ist? Wieso? Vielleicht ist das ein Deckname. Morgen früh fliege ich nach Indianapolis. Nach einer schlaflosen Nacht griff Benny am Donnerstagmorgen als erstes zum Telefon, um über den heißen Draht Washington anzurufen. Er sah in Ducks Verschwinden jetzt ein dummes Missgeschick, das für Washington sehr nach Unfähigkeit aussehen würde. Und er fand sich sehr tapfer, dass er trotzdem anrief, weil er damit womöglich seinen Job riskierte. Hier Benjamin Jackson, NCC. Ist Mr. Schwarz zu sprechen? Mr. Schwarz ist in einer Konferenz und zurzeit nicht zu erreichen. Darf ich fragen, worum es geht, Mr. Jackson? Es geht um Operation Balsam. Ich höre. Wir müssen unbedingt einen der Bauleiter von Wellbuild sprechen, Frank Malucci. Weswegen wollen Sie ihn sprechen? Wir hatten vorgestern eine Besichtigung dort. Ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges fragen. Verstanden. Wir rufen zurück. Washington rief in Rekordzeit zurück. Ja, bitte? Mr. Jackson? Ja. Frank Malucci ist nicht mehr bei Wellbuild beschäftigt. Es hat keinen Sinn, ihn erreichen zu wollen. Die müssen doch seinen Privatanschluss haben. Ich muss ihn unbedingt fragen. Wir wissen Bescheid wegen der Panne. Und? Ist schon etwas unternommen worden? Ja, Sir. Es geht um Douglas Ferguson von der NCC. Heißt das, er ist wohlauf? Wohlauf? Was ist denn mit dem Mann? Was meinten Sie denn vorhin mit Panne? Malucci hat einen Fehler begangen und ist rausgeflogen. Wir raten unseren Leuten vorerst von einem Besuch dort ab, bis auf Weiteres. Es war ein Befehl. Das wusste Benny. Er konnte Gary McWorthy gerade noch rechtzeitig zu Hause erreichen und ihm sagen, dass er die Morgenmaschine nach Indianapolis nicht nehmen solle. Dann wies er seine Sekretärin an, Jennifer Ferguson zu fragen, ob sie eine Nachricht von Doug hätte. Sie hatte keine Nachricht. Der Nachmittag brachte neue Plagen. Bewohner von Love Canal hatten eine Kampagne organisiert. Erboste Hausbesitzer, denen gesagt worden war, sie müssten ihre Häuser erneut räumen, begannen die NCC mit Anrufen und Telegrammen zu bombardieren. Die NCC habe falsche Informationen und Lügen verbreitet, hieß es wieder und wieder, bis Benny schier verrückt wurde. Am Freitag meldete sich eine Frauenstimme auf der Direktleitung. Mr. Jackson? Ja. Ich habe eine Information für Sie. Ich höre. Frank Malucci ist gestern bei einem Verkehrsunfall im Süden von Indiana ums Leben gekommen. Großer Gott. Darf ich eine Frage stellen? Ich habe keinen Auftrag, Fragen zu beantworten. Benny wusste, was sich höchstwahrscheinlich abgespielt hatte. Jemand hatte Malucci mit voller Absicht von der Straße gedrängt. Ihm war ganz elend, weil er dergleichen schon gehört hatte. Zwei oder dreimal. Und plötzlich wurde ihm klar, dass Malucci's Tod die Bestätigung für den Tod von Doug Ferguson war. Er rief Gary McWorthy zu sich und sagte es ihm. Um Gottes Willen. Meinst du, Malucci könnte versucht haben, Doug da rauszuholen? Vielleicht. Oder, dass er ihn rausgeholt hat? Tot? Vielleicht haben ja auch Ladearbeiter die Leiche gefunden und Malucci wurde dafür verantwortlich gemacht. Es hat wirklich keinen Sinn, sich das allzu genau ausmalen zu wollen. Sag mal, hältst du es für möglich, dass die Wellbuild-Leute das einfach vertuschen würden, wenn sie ihn gefunden hätten? Ja. Und sie würden auch wissen, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Was sagen wir, Jennifer? Nichts. Nichts? Sie wird die Polizei anschalten. Sie wird keine Ruhe geben, bis sie irgendetwas in Erfahrung gebracht hat. Sie weiß ja nicht mal, wo er war. Aber wenn sie es herausfindet, dann geht es uns und besonders dir an den Kragen. Gary, zigtausende von Amerikanern verschwinden Jahr für Jahr ohne jede Spur. Aber nicht Doug. Du weißt genau, wie sehr er an Jennifer und an den Kindern hing. Er kann einen Unfall gehabt haben. Es gibt eine Menge Unfälle ohne Leiche. Arme Jennifer. Wirst du dafür sorgen, dass sie eine anständige Pension bekommt? Ja. Mehr kann ich nicht für sie tun. Ende September geriet Gary McWorthy mit seinem Wagen, dem älteren von den beiden, die er und seine Frau besaßen, von der Fahrbahn, stürzte eine Böschung hinunter und war tot. Er hatte keine Mitteilung hinterlassen. Man bezeichnete es als Unfall. Jennifer Ferguson, die seit dem Verschwinden ihres Mannes zu trinken angefangen hatte, kam auf Staatskosten in ein Sanatorium in Massachusetts. Benny schickte ihr aufmunternde Postkarten, wann immer er mal wieder daran dachte. Die NCC verfasste für Washington einen positiven Bericht über Operation Balsam, als die Anlage im Oktober offiziell abgenommen wurde. Die Kammern im Kellergeschoss waren voll verschlossen und versiegelt. Benny war dort. Er sah noch schlimmere Risse im Beton als McWorthy. Aber Val Bild versprach, sie zu reparieren. Und so wurden sie im Bericht nicht erwähnt. Schlimmer war, dass die Strahlenmessung durch die NCC an einem der Luftschächte 210 Millirem pro Stunde ergab. Etwas über 300 Millirem an einem zweiten. Von den insgesamt 12 Schächten war überhaupt nur einer sauber. Woher kommt die Radioaktivität? Wir werden uns darum kümmern. Ich denke aber doch, dass darüber Einigkeit herrscht, dass die austretende Strahlenmenge noch nicht besorgniserregend ist. Wir sehen jedenfalls keine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen in der Umgebung. Benny hatte jetzt andere Probleme am Hals. Eine Ladung Plutonium unter dem Decknamen »Italienische Fracht«, weil sie mit Italien nichts zu tun hatte, von Houston nach South Carolina unterwegs war, verschwunden. Der heiße Draht nach Washington glühte förmlich. Nein, ich bin der Meinung, dass sich die NCC darum kümmern muss. Was sollen wir denn um Himmels Willen tun? Sie könnten versuchen herauszubekommen, ob das Zeug vielleicht gestohlen wurde. Und von wem? Von einem befreundeten Land zum Beispiel. Die NCC hatte inzwischen schon mindestens 4 solcher Sendungen aufzuspüren, die auf dem Landweg einfach abhanden gekommen waren. Benny vermisste Gary McWorthy auf eigenartige Weise. Es war ihm, als sei Gary die Stimme seines Gewissens gewesen, die jetzt verstummt war. Er vermisste auch Doug Ferguson, aber anders. So erinnerte er sich noch an die rostrote Tweedjacke, die Doug an jenem letzten Tag getragen hatte. Jetzt war Doug wahrscheinlich irgendwo einbetoniert. Und zwar für immer. Bennys Magengeschwür war nicht besser geworden, aber auch nicht schlimmer. Und er hatte die Abschlussinspektion von Operation Balsam ganz gut überstanden. Die Containerräume waren inzwischen alle voll und hermetisch versiegelt. Er hatte sich vorgenommen, keine Miene zu verziehen und nicht einmal daran zu denken, dass hinter einer dieser quadratischen Stahltüren, an denen er an diesem Tag vorbeigegangen war, Doug Fergusons Leiche gelegen hatte. Und es war ihm gelungen. Sie hörten Operation Balsam von Patricia Highsmith aus dem Amerikanischen von Otto Bayer. Hörspielbearbeitung Hermann Naber. Die Personen und ihre Sprecher waren Benjamin M. Jackson, Friedhelm Tock, Douglas Ferguson, Simon Ryak, Dr. Gary McWorthy, Wolfgang Kondrus, Matt Schwarz, Helmut Wöstmann, Frank Malucci, Dieter Eppler, Erzähler Walter Renneisen. Ferner Patrick Blank, Manfred Böhm, Jürgen Franz, Pitt Klein, Christel Körner, Gudrun Schachtschneider, Hans-Edgar Stecher, Detlef Werner, Lilo Winter und viele andere.